Nummer 10 und 11. Hallo, Frau Hansen. Lange nicht gesehen. Wie geht's denn so? Ach, nicht so gut. Ich habe immer diese Kopfschmerzen. Ach, das tut mir aber leid. Gut, dass wir gerade darüber sprechen. Ich habe da eine ganz große Bitte. Ja? Gestern Abend, da war die Musik wieder so laut. Tatsächlich? Da war ich gar nicht zu Hause. Ja, dann muss es Ihr Sohn gewesen sein. Es waren auch ein paar Freunde dabei. Ach so, ja, das kann sein. Wissen Sie, wenn ich diese Kopfschmerzen habe, ich wollte Sie bitten... Das ist doch vollkommen klar. Ich spreche gleich mal mit Christoph.